Ey, Greta, das ist Musik in meinen Ohren. Und das wirst du niemals ändern. CO2, ab zur Kfz-Steuer, CO2-Steuer. Ihr könnt mich mal. Das ist meine Musik. Und das wird sie auch immer bleiben. Ein bisschen CO2 hat doch niemand geschadet. Es ist erwiesen, dass Pflanzen ohne CO2 nicht leben können. Jetzt doch einmal mit Gefühl nur für Gretachen. Wenn Greta es schafft, dass wir kein Auto mehr fahren, gehen hunderttausende Arbeitsplätze verloren. Wo ich mit dem Auto oder dem Roller nicht parken kann, dort gehe ich auch nicht einkaufen. Finger weg von meinem Auto!